Tja, ihr Lieben, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Heute in der Nacht von Montag auf Dienstag ganz freie Telefon-Talkshow für all die Anliegen und Themen, für alle eure Anliegen und Themen. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Wenn ihr mit mir reden wollt, meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und die Faxnummer 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Natascha, 27 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Natascha. Ja, ich habe ein, ja, mein Thema ist einfach, ich war heute bei einer Hellseherin. Bei einer Hellseherin? Ja. Natascha, geh mal schon ganz nah ans Telefon. Okay. Damit ich dich auch sehr gut verstehen kann. Gut. Ja, mir steht ein Umzug bevor und ich dachte einfach, lass dir mal ein bisschen die Karten reinschauen, was so die neue Zukunft bringt. Und ja. Ja, also, bei was für eine Art von Hellseherin warst du? Bei einer Kartenlegerin oder bei? Die macht alles. Die macht Hand auflegen, Karten legen. Die war auch schon in Explosiv und ist auch sehr bekannt. Was hat sie bei dir gemacht? Ja, die hat Hand aufgelegt und Karten gelegt. Mhm. Und dabei ist etwas sehr Negatives rausgekommen. Die hat mir noch ein halbes bis ein Jahr zu leben gegeben. Und nicht einfach, dass ich vor den Bus laufe und überfahren werde. Die hat behauptet, mein Mann würde mich umbringen. Ach. Und mein Kind dazu. Also wir haben ein gemeinsames Kind und das ist... Das hat diese Frau gesagt zu mir? Ja, ich habe das auch auf Kassette aufgenommen. Also die Frauen nehmen das immer auf Band auf, damit man nachvollziehen kann, was das Gespräch gebracht hat. Und du hast es quasi schwarz auf weiß, also akustisch auf Band, ja, vorliegen? Genau, ich habe mir das auch ganz oft angehört und auch meine Schwester dann angerufen und, weil das ist eine Sache, da weiß man immer, wie man damit umgehen soll. Das ist was, ja, das ist unglaublich. Als die das ausgesprochen hat, wie hast du da reagiert? Ich weiß es nicht. Ich bekam Gänsehaut. Und dachte nur, das kann nicht angehen. Allerdings, die Frau ist sehr glaubwürdig aus dem einfachen Grund, weil sie schon mal damit in den Medien stand. Naja gut, das heißt doch überhaupt gar nichts. Also wer steht nicht alles in den Medien und ist alles andere als glaubwürdig? Erzähle mir über dein Verhältnis zu deinem Mann. Ja, das ist eigentlich recht in Ordnung. Was heißt denn eigentlich? Ja, wir haben schon etwaige Probleme, weil mein Mann des Längeren im Gefängnis war. Weswegen war er im Gefängnis? So kleine Delikte, na klein nicht, aber schon größere. Mein Mann ist Ausländer. Ich kann jetzt noch nicht sagen, welche Art, sonst erkennen müssen viele. Und ich habe dann auch brav und anständig 2 Jahre auf ihn gewartet. Er ist dann wiedergekommen und irgendwie sind die ganzen Probleme auf uns eingebrochen. Und er ist momentan auch ziemlich angekratzt von der Psyche her, dass er einfach ja bei einem Psychologen auch in Behandlung ist. Warum ist er angekratzt? Er hat der Stolz ist einfach weg. Wie soll ich sagen? Das waren 2 Jahre, wo ich alles selbst in die Hände genommen habe. Habe aber anständig auf ihn gewartet, war treu und wirklich mit allem pipapo. Und er hat dadurch einfach Probleme entwickelt, auch von der Kindheit her ist da ziemlich bei ihm vieles schräg gelaufen. Also er ist noch gar nicht lange raus aus dem Knast? 1 Jahr jetzt. 1 Jahr. Und du sagst, sein Stolz ist dadurch beschädigt, dass du 2 Jahre quasi das ganze Leben alleine gemanagt hast? Ja, nicht nur. Wir haben uns unter ganz schlimmen Voraussetzungen kennengelernt. Ich als ehemalige Dame des Unmoralischen. Und ja, er eben auch auf schrägen Wege. Und dann haben wir uns eben zusammengerissen, haben gesagt, das schaffen wir. Und naja, die Schulden und alles. Und wir haben eine Menge Ärger um die Ohren. Das hat ihn ziemlich mitgenommen. Also es ist einfach sehr viel. Und deshalb ist er ja auch in psychologischer Behandlung, damit er lernt, einfach mit diesen Problematiken umzugehen. Immerhin ist er das und immerhin macht er das auch mit, was ja gut ist und löblich ist. Was mir aber jetzt durch diese Dame Angst macht. Hast du deinem Mann das erzählt? Ja, aber nicht alles, ne? Nicht so extrem. Also ich kann mich nicht hinsetzen, ihm die Kassette vorspülen. Also er würde wirklich Amok laufen, da willst du der Dame hinfahren. Mhm. Also es ist extrem, was sie da sagt. Ich muss sofort weg und keine Sekunde mehr warten und sonst bin ich schon der kleine Tod. Und das ist so extrem, Domian, dass ich heute mit dem Auto gefahren bin und dachte, mein Gott, wenn der jetzt den Lenker rumreißt oder wie er mit seinem Sohn heute geschimpft hat. Also im Moment, nachdem du das erfahren hast von dieser Frau oder nachdem diese Frau das gesagt hat, so wollen wir es ausdrücken, siehst du ihn vielleicht sogar durch eine andere Brille? Ja. Mhm. Und da kann man auch nichts dagegen tun. Also, also ich will dir mal was sagen, Natascha. Ich stehe dieser ganzen, diesem ganzen Metier sehr kritisch gegenüber. Karten legen, Hellsehen und all diesen Kram. Ich glaube, dass es einige Menschen gibt, die diese Gabe besitzen. Ich finde, glaube auch, aber auch, dass man da ausgesprochen verantwortungsbewusst mit umgehen muss. Und mir erscheint es unseriös und unmoralisch, dass diese Frau dir das sagt. Ich bin da also mehr als skeptisch, weil diese Frau dir unter Umständen wirklich dein Leben kaputt machen kann. Jetzt ist es schon so, dass du, wie du gerade erzählt hast, beim Autofahren denkst, dein Mann reißt das Lenkrad rum. Und du jetzt gar nicht mehr ganz normal mit deinem Mann umgehen kannst, nur weil diese Frau das gesagt hat. Ich bin geneigt, wirklich es jetzt so zu sehen und dir zu sagen, vergiss, dass du bei dieser Frau warst. Das kannst du eigentlich nicht, aber versuch es zur Seite zu schieben und nimm es nicht so ernst. Aber das Problem ist, Domian, dass ich diese Kassette habe. Schmeiße weg. Wenn du die hören könntest, ne? Wie diese Dame auf mich, die hat mich drum gebeten und frag mich, warum sie das überhaupt tut. Ich meine, wenn das so eine Dame ist, die ihr Fach nicht kennt, kannst du mir irgendwas vom Pferd erzählen. Ich würde eine Reise antreten, etc. Aber nicht sowas. Und vor allem, die war mit dem gleichen Fall in Exklusiv. Wie mit dem gleichen Fall? Sie hat einen Mordfall aufgedeckt. Und zwar, diese Dame war in Exklusiv. Eine junge Frau war bei ihr und sie sagte zu ihr, bitte trenne dich von deinem Lebensgefährten, sonst bist du in 6 Tagen tot. Und nach 6 Tagen ist diese Frau ist umgekommen, auf welche Art auch immer. Ich glaube, es war ein Messerstich. Ich habe auch mit Exklusiv telefoniert heute Abend. Ich rufe Gott in die Welt ein, weil ich... Natürlich völlig durch den Wind bist, ne? Ja. Mhm. Was hast du denn bezahlt dafür, für diese tolle... 100 Mark. 100 Mark. Naja. Wie lange dauerte die Vorhersage? Eine Stunde. Vor allem, es ist auch viel wirklich wahr, was sie gesagt hat. Also es sind auch Sachen vorgekommen, wo sie eigentlich nicht wissen konnte und mir auf den Kopf zu gesagt hat. Also wir machen mal Folgendes. Also ich sage dir aufgrund meiner Lebenserfahrung und meiner Intuition, vielleicht liege ich völlig falsch, aber ich sage es dir mal ganz als dein Privat gegenüber Domian. Lass dich nicht kirre machen, lass dich nicht Jack machen. Steh zu deinem Mann. Dein Mann ist in einer psychologischen Behandlung, was eine gute Sache ist. Ja. So wie ich das gerade herausgehört habe, habt ihr beide schon viele Probleme zusammen gemeistert. Mhm. Ihr habt ein Kind, ne, sagst du? Ja. Ihr habt ein Kind. Stehe zu deinem Mann und mache das Beste zusammen mit deinem Mann aus der jetzigen Situation. Und versuche, soweit es irgend möglich ist, diese Vorhersage einfach zur Seite zu schieben. Ich weiß, es ist schwierig, aber das sage ich dir jetzt so. Dennoch würde ich ganz gerne jetzt dieses mit einem Aufruf verknüpfen. Uns hören sich ja ganz viele Leute zu, sehen uns zu, die mit dieser Art der Hellseherei oder Vorhersage Erfahrung haben. Vielleicht auch selbst Leute, die eine spirituelle Gabe haben und das beurteilen können. Vielleicht ruft der eine oder andere heute Nacht noch an und äußert sich dazu. Du bleibst einfach am Fernseher vor dem Radio und verfolgst die Sendung weiter. Nee, das wäre ganz toll, dass vielleicht irgendjemand gleiche Erfahrung gemacht hat und heute noch lebt und mir das einfach sagt. Genau. Das ist also verdammt schwer. Es gibt auf diesem Gebiet so viel Unsinn, Natascha, und so viele schlimme Auswüchse, dass natürlich die wenigen, die seriös arbeiten, sehr darunter leiden. Ich habe auch im Rahmen dieser Sendung schon so viel Mist gehört, was da vorhergesagt wurde, was nie eingetreten ist, an schwersten Krankheiten, an Todesfällen und so weiter. Und ich dann immer hier sitze und denke, wie können diese Menschen nur so verantwortungslos mit ihren Kunden umgehen? Wir machen das so, ne? Okay, du bleibst dran und ich hoffe, dass es während der Sendung noch einen Rücklauf gibt. Okay. Alles Gute, Natascha. Dir auch, ne? Tschüss. Ciao. Ciao. Meine Telefonnummer, falls ihr mit mir reden wollt, 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Und weiter geht's mit Thomas. Thomas ist 17 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Mein Thema ist Skinheads. Was ist dein Thema? Bitte? Was ist dein Thema? Skinheads. Skinheads? Ja. Inwiefern? Ich war einer bis vor 2 Monaten und bin jetzt draußen relativ. Mhm. Wie lange warst du denn? 2 Jahre. 2 Jahre. Wie bist du damals reingekommen? Ich bin damals, wurde ich auf der Straße abgezogen, sagt man heutzutage. Also von Türken und so Gangs halt. Mhm. Und dann, wie auch immer, dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, die haben mir dann geholfen. Also mit denen hänge ich dann auch eine Zeit lang rum und das waren Skinheads. Mhm. Also war ab und zu mal ein Trinken gegangen. Dann habe ich die erste Musik bekommen so. Man, die hört ihr halt mal an und so. Mhm. Was war das für eine Musik? Das war so, erstmal war noch Böse Onkels, ganz am Anfang. Mhm. Das war so verboten, ne? Dann, ja, dann waren da so Texte wie, du bist Skinhead, du bist stolz und so. Mhm. Und dann, ja, die fand ich eigentlich relativ gut. Weil ich habe so eine Musik gehört in der Richtung. Ja. So, und dann ging das immer so weiter. Das hat sich also immer mehr zugespitzt, also zu der Zeit. Mhm. Also, und dann... So, 2 Jahre warst du dabei? Ja. Was habt ihr denn, was hast du während dieser 2 Jahre so hauptsächlich in dieser Gruppe gemacht? Meistens haben wir uns getroffen, bisschen getrunken, bisschen Krawall gemacht und dann war es halt doch schon. Was heißt Krawall gemacht? Lebst du in einer Stadt oder auf dem Land? Nee, auf dem Land. Auf dem Land. Was habt ihr an Krawall gemacht? Ja, dann sind wir zum Beispiel Leute verprügeln gegangen oder so, haben Palaver angefangen, hauptsächlich. Mhm. Was für Leute habt ihr verprügelt? Ja, da waren ja so Linke oder auch Türken und sowas. Den habt ihr dann aufgelauert? Aufgelauert nicht gerade, aber wir haben uns halt getroffen und dann haben wir uns geprügelt. Mhm. So. Und wie schlimm war dieses Prügeln? Kannst du dich daran erinnern? Wie waren das manchmal auch sehr, waren die Menschen richtig schwer verletzt danach? Ja, schwer verletzt nie eigentlich. Also die hatten ein blaues Auge oder mal Nasenbluten oder so. Mhm. Ja, bis auf einmal dann. Also das war eigentlich auch der Grund, warum ich rausgegangen bin. So. Mhm. Erzähl mal. Also ja, wir haben jemanden verprügelt. Also jemand wurde abgezogen von uns. Der wurde beklaut, El Dunazi und so. Und dann sind wir da hingefahren. Also das war ja schon in einer größeren Stadt. Mhm. Sind wir hingefahren und ja, haben den halt einen reingegeben, so, weißt du. Und dann, wie auch immer, kamen dann, haben mich da welche wiedererkannt. Weil ich habe da früher mal gewohnt in der Stadt und dann stand der Vater bei uns vor der Türe. Moment, reingegeben, sagst du. Was habt ihr mit dem gemacht? Also wie viele Leute wart ihr? Wir waren 7 oder sowas. 7, und er war alleine? Nein, die waren auch zu dritt. Zu dritt? Mhm. Ja. Und was habt ihr genau jetzt mit denen gemacht? Ja, wir haben die erstmal ordentlich verdroschen. So. Mit der Hand oder mit... Mit der Hand, ja. Ja, klar. Ja, nee, ja klar ist es nicht. Es gibt, hätte auch Baseballschläger haben können oder Gummiknüppel oder was der Teufel was. Nee, damit habe ich nichts. So. Mhm. Also, und wie auch immer hat mich denn da jemand erkannt, weil ich da früher mal gewohnt habe in der Stadt. Und dann ich muss dich trotzdem nochmal fragen, Thomas, habt ihr die Krankenhausreif geschlagen? Den einen, ja. Was hat denn der für eine Verletzung? Der hat Nasenbeinbruch gehabt, glaube ich. Mhm. Mhm. Okay, also hat dich jemand erkannt? Ja. Mhm. Und dann stand der Vater vor der Tür. Ja, der war auch bitterlich am Weinen und so. Und dann tat mir schon leid, meine Mutter ist ein bisschen wütend geworden, ja klar. Und dann wollte ich damit nicht mehr so viel zu tun haben. Nach diesem Vorfall? Ja. Mhm. Also ich habe mich auch distanziert so. Mhm. Hast du dich im Nachhinein geschämt? Ja. Für das, was ihr da gemacht habt? Ja. Mhm. Weil vorher hat das nie so Ausmaße angenommen. Mhm. So, okay, klar, schon mal von der Polizei oder so nach Hause gebracht worden. Mhm. Wegen irgendwelche Sachen, wegen Fußballspiel oder so. Mhm. Und dann ging halt immer so weiter. Dann hatte ich damit nichts mehr so viel zu tun. Dann habe ich so Drohbriefe bekommen, so was. Von den anderen. Mhm. Da war es noch gar nicht so lange her, so 1,5 Monate ungefähr. Mhm. Da stand dann drauf, wie zum Beispiel du Volksverräter und so, und geh ins Gas und so. Mhm. Ja, und dann ein Kumpel von mir ist mit da rausgegangen, aber will da auch nichts mehr mit zu tun haben. Und jetzt weiß ich jetzt nicht, jetzt bedrohen die mich hier. Inwiefern bedrohen sie dich? Was konkret ja, drohen sie? Die Fresse hauen, ziemlich viele. Also du hast Angst, auf die Straße zu gehen und um die Ecke lauern die auf? Ja. Mhm. Was machst du? Bist du Schüler noch oder in der Lehre oder was machst du? Ich mach gar nichts im Moment. Ich fange jetzt ab voll was an. Mhm. Was denn? Du bist 17, ne? Sagte ich gerade. Wieso machst du nichts? Hast du einen Schulabschluss? Nein, ich bin von 4 Schulen geflogen in den 2 Jahren. Von 4 Schulen? In den 2 Jahren? Ja. Mhm. Also ist das auch noch eine Folge dieser Skinhead-Zeit, ne? Ja. Bis zu welcher Klasse bist du gekommen? Bis zur 9. Bis zur 9. Mhm. Also du hast nicht mehr einen Hauptschulabschluss dann, ne? Nein. Mhm. Und was passiert im April jetzt? Was sagst du gerade? Das ist so ein Bildungswerk, ist das, da kann ich einen Abschluss nachmachen und. Ja. Also erstmal einen Hauptschulabschluss nachmachen? Ja, und dann dabei besorgen wir mir noch eine Lehrstelle. Ja, gut. Ist das bei dir in der Gegend? Das ist bei mir direkt im Dorf weiter. Mhm. Das heißt also, die Jungs, diese anderen Jungs wissen genau, wo du aufzufinden bist. Ja. Und ja, klar. Schwierige Situation. Schwierige Situation. Du hast richtig Angst und die Polizei kann dir auch nicht helfen, solange nichts konkret vorgefallen ist. Nee, das ist so. Mhm. Ich habe da schon mal nachgefragt, jetzt ein Nachbar von uns, der ist Polizist. Mhm. Da habe ich mal Bescheid gesagt, haben wir mit dem geredet. Mhm. Und so, da kannst du nichts machen. Und du hältst das für möglich? Kann es sein, dass das einfach nur so eine Drohgebärde ist und dass die das jetzt, dass die dann von dir ablassen? Oder hältst du es wirklich für möglich, dass die handgreiflich werden? Ja, ich meine, ein paar sind dabei, die sind so. Also, aber der Rest, der halt schwätzt nur, die reden alle nur. Hältst du es für möglich, dass du, ich spinne jetzt mal, vielleicht sagst du gleich, das geht nicht, aber ich schlage es trotzdem vor. Du weißt ja, wo die sind und wer die sind. Ja. Wäre das eine Möglichkeit, wenn du mit denen Kontakt aufnehmen würdest? Und du musst die ja nicht beschimpfen, sondern du kannst denen ja ganz sachlich so sagen, dass du jetzt andere Wege gehen möchtest. Und du kannst ja sagen, dass du erstmal nichts gegen die hast. Aber dass du halt einen anderen Weg gehst. Hältst du es für möglich, dass du dadurch denen so ein bisschen Wind aus den Segeln nimmst? Naja, glaube ich nicht. Also die sind so von sich überzeugt. Das hat eigentlich gar keinen Sinn. Ich war ja selber mal so. Ich weiß, wie das ist. Das heißt, also im Klartext, du musst jetzt das Risiko eingehen, da wirklich, dass du die Schnauze voll kriegst von denen. Ja. Du kannst eigentlich gar nichts anderes machen, ne? Jetzt rächt sich natürlich das, was du gemacht hast. Ne? Jetzt kannst du mal dich in die Rolle von den Leuten versetzen, die ihr zusammengeschlagen habt früher. Jetzt bist du selbst in der Rolle. Ja. Ganz schön scheiße, ne? Was du da auch gemacht hast. Ja, klar. Aber dennoch finde ich es gut, muss ich dir auch sagen, dass du von dir aus gesagt hast, ich ziehe mich da zurück. Ja. Und du bist jetzt nicht feige. Wenn du jetzt feige wärst, könnte man ja sagen, du ziehst den Schwanz an und gehst wieder zu denen in die Gruppe. Aber das tust du ja nicht und das finde ich gut. Ja, klar. Also ich kann dir da keinen konkreten Tipp geben. Da musst du jetzt irgendwie dich durchlavieren, Thomas. Ich muss aber nochmal sagen, dass ich dein Verhalten sehr, sehr gut finde und sehr respektabel finde. Und Hut ab, dass du das alleine schaffst. Ja. Es kann ja sein, dass, wollen wir mal hoffen, dass das nur, dass da nicht viel bei rumkommt. Ich muss ja auch sagen, ich stehe ja nicht ganz alleine da. Mhm. Also ein Kumpel von mir ist mitgekommen. Mhm. Und das Dumme an der Sache ist, der ist noch ein halber Italiener. Also von daher. Mhm. Ich meine, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wenn, dass du so ein paar Leute um dich herum sammelst. Nicht, dass ihr mit der Schlägerei anfangt, aber dass die anderen merken, na, Vorsicht, also könnten wir vielleicht einen auf die Nase auch wieder kriegen. Ja, klar. Ne? Aber sieh zu, dass du da nicht in so Gewaltkram verstrickt wirst. Nur wenn es der äußerste Notfall ist, dass du dich wehren musst. Ja, da muss man sich auf jeden Fall irgendwie. Ja. Thomas, ungute Situation, dennoch gut, dass du diesen Schritt gemacht hast. Ja, klar. Und ich hoffe, dass du unbeschadet da rausgehst demnächst. Ja, gut. Und gut, dass du den Schulabschluss nachmachst. Ja, gut. Toi, toi, toi. Ja, könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Ja, Christe, wir rufen dich gleich nochmal an und dann notieren wir deine Anschrift. Ja, gut. Okay, okay? Danke. Tschüss. Ihr Lieben, in Sachen Autogramm bitte oder überhaupt Post bitte schreiben an den WDR. Redaktion Domian, 50600 Köln. WDR 1 Live, Redaktion Domian, 50600 Köln. Es geht weiter mit Claudia und Claudia ist 30. Hi. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, dein Thema. Ja, ich bin total besessen und versessen von Eloy von Cordin Sekt. Eine, sagen wir, etwas reifere Frau von 30 Jahren. Ja. Warum? Ja, weiß ich nicht. Du stehst auf kleine Jungs. Nein, ich stehe nicht auf kleine Jungs. So unmöglich ist das auch gar nicht. Der wird ja gerade mal 26 und ich bin 30. Ja, also so unmöglich stimmt. Ist es nicht. Nee, so stimmt ja. So alt, so jung sind sie noch auch nicht mehr. Nee. Ja, oder ist er nicht mehr. Wie kam es zu dieser Leidenschaft, zu dieser einseitigen Liaison? Ja, vor 3 Jahren habe ich den das erste Mal im Fernsehen gesehen, bei irgendeinem Auftritt. Und irgendwie hat es Knall gemacht und seitdem bin ich voll von den Socken. Um nicht zu sagen verknallt auch. Ja, absolut. Absolut? Hast du ihn denn schon mal versucht, persönlich kennenzulernen? Ja, natürlich. Und? Ich reiste ihm hinterher in sämtliche Hotels und ich fahre auch bei dem nach Hause, um den vielleicht eine Sekunde zu sehen oder so, auf sämtliche Konzerte, alles. Wie, du weißt auch, wo der wohnt? Ja, natürlich. Und du stehst dann bei dem vor der Haustür? Ja, mit den ganzen kleinen Kindern. Mit den ganzen kleinen Kindern, da könntest du schon, die ältere Schwester sein, sagen wir mal so. Ja, so ungefähr, ja. Fast die Mutti. Ja, ne? Fast die Mutti. Ja, von den ganzen Kiddies, ja. Hat der hat wahrscheinlich ein Haus irgendwo? Ja. Und da stehst du draußen vor dem Gartentor, ja, und johlst dann zu? Nein, ich johle nicht, ich warte und ich gucke eigentlich nur. Ist es denn schon mal passiert, dass er dann rausgekommen ist und zu euch gegangen ist? Ja, klar. Hast du denn dich mit ihm auch schon mal alleine unterhalten? Ja, natürlich. Ganz alleine? Ganz alleine auch, ja. Und wie war das? Ja, war Wahnsinn. War absolut Wahnsinn. Claudia, du bist ja ganz jeck. Ja. Mensch. Was, ich habe auch meine ganze Wohnung tapeziert, so habe ich mir Tapeten drucken lassen, Fotos hängen überall. Cord in the Act, sogar im Klo, oder wie? Ja. Bist du, ich hoffe mal sehr, dass du im Moment Single bist. Natürlich, ja. 3 Jahre schon. 3 Jahre schon, ja, klar. Es hätte sein können, dass du so schizophren drauf bist, dass du sogar einen Freund hast, aber letztendlich dann diesen Star liebst. Was denkst du dir denn eigentlich dabei? Ja, was denke ich mir dabei? Weiß ich nicht. Ich bin total verliebt in den, das ist Klartext. Nun könnte man ja vielleicht so sagen, ja, es ist eigentlich ziemlich albern, was Claudia da macht. Nee, finde ich nicht. Ich finde das recht realistisch. Sehr realistisch? Ja. Und du glaubst wirklich im Ernst, dass du auch nur den Hauch einer Chance hast bei dem Burschen? Ja, natürlich. Warum? Weiß ich nicht. Also, wenn ich dem in die Augen schaue, irgendwie kommt da was rüber und von mir kommt was rüber. Also ich bilde es mir wirklich ein. Und das wird auch irgendwann so sein. Also ich glaube ganz sicher, dass sich der um dich überhaupt nicht kümmert. Ach. Also wirklich? Ja, natürlich. Doch. Hast du denn schon mal, hat er dir schon mal geschrieben? Nee. Ich telefoniere mit ihm. Du telefonierst mit ihm? Ja. Du hast eine Privatnummer von ihm? Ja, eine Handynummer habe ich von ihm und dann telefoniere ich. Und wie oft telefoniert er miteinander? Einmal im Monat. Na, ist ja auch nicht so viel, ne? Ja, aber es reicht. Fürs Herz reicht. Also Claudia, ich kann dir da überhaupt gar keinen Mut zusprechen. Ich bin ganz sicher, dass die Sache über kurz oder lang einschläft, von seiner Seite aus. Und glaube du, ich nicht. Und du stehst dann da und das war's dann. Nee, glaube ich nicht. Was sagst du denn überhaupt über die Band an sich? Ja, die Band selber interessiert mich eigentlich weniger. Es ist Eloy, ne? Es ist nur Eloy, Was? Ja, ich habe auch schon einen Führerschein wegen dem verloren. Du hast den Führerschein verloren wegen ihm? Warum? Ja, ich bin hinter so einem Nightliner hinterher gerast. Und ja, da war ich ein bisschen schneller. Da hat mir auch schon den Führerschein abgenommen. Also Claudia, steigere dich mal in deine Traumschlösser noch rein. Ja. Ich garantiere dir, wir wetten jetzt um was weiß ich, dass du ihn nie bekommst. Ach. Nie kriegst du ihn. Ja gut, wette ich mit. Niemand. Aber ich meine, es blockiert ja dein ganzes Leben. Insofern ist es dann auch nicht mehr so lustig. Nee, es ist wirklich nicht lustig. Also es ist echt schon psychisch. Ich hatte schon einen Nervenzusammenbruch und nach dem Krankenhaus, wo die sich getrennt haben. Und es ist schon krass. Eben, das wollte ich mich damit sagen. Also da kann man irgendwie so schmunzeln drüber, aber... Nee, das ist gar nichts zum Schmunzeln. Ja. Also schon... Es geht gut auf die Psyche. Aber du nimmst das auch gar nicht ernst, ne? Wenn ich dir sage, dass du da überhaupt gar keine Schnitte hast bei dir. Nee, eigentlich nicht. Ja, glaubst du denn im Ernst, wenn der sich für dich interessieren würde, hätte der schon längst irgendetwas unternommen? Du bist einer von Hunderten, von Tausenden, von Groupies. Von Tausenden, aber vielleicht kommt irgendwann der Tag und dann sagt er, ja, ist okay. Klar, der ist doch albern. Nein, das ist nicht albern. Völlig albern, nee. Völlig albern. Niemals wird dieser Tag kommen. Niemals wird dieser Tag kommen. Und doch, du irgendwann wieder sich für irgendeine Freundin. Ja, aber mit Sicherheit nicht für Claudia 30. Ja, warum denn nicht? Weil du vollkommen weg von ihm bist und du unter ferner Liefen registriert bist. Der hat dann ganz, der lebt in einer ganz anderen Welt und hat ein ganz anderes Umfeld. Und du verplemperst schön deine Zeit dabei. Und bist nicht offen für andere, für Beziehungen, für andere Menschen, die du kennenlernen kannst. Nicht, ja, das finde ich schlimm. Ich werde dich nicht großartig überzeugen können, ich mag das schon. Aber ich sage dir, dass du da einen kleinen Vogel hast. Ja, das kann gut sein. Andere nicht einen kleinen. Auch, ich wäre krank, aber das stört mich eigentlich. Du steigerst dich voll in eine Sache rein, die wirklich ohne Grund und Boden ist. Glaub ich. Abwarten. Brauchst du gar nicht. Claudia! Alles klar. Träume weiter, tschüss. Ja, tschüss. Träume weiter, süß. Ja. Tschüss. Wie nennt man jetzt? Ei, das kann ich nicht aussprechen. Ayla? Ja, hallo. Ayla, stimmt das? Ja, stimmt. So ist es richtig. Ayla, 30 Jahre alt. Ja. Das ist ein türkischer Name? Ja. Dein Thema? Mein Thema war doppelte Staatsbürgerschaft, aber ich war wieso aufgeregt. Und jetzt nach diesem Thema mit Skinheads bin ich noch aufgeregter. Ja. Das hat ja... Aber wir wollen jetzt doch mal dann auf dein Thema zu sprechen kommen. Ja, und zwar, ich habe schon oft versucht anzurufen, manchmal bin ich auch durchgekommen, aber halt nicht dich erreicht. Mhm. Ich habe einmal, also ich höre eigentlich 15 Nächte auf jeden Fall deine Sendung, weil ich im Nachtdienst bin. Mhm. Was machst du? Bist du Krankenschwester? Ja. Mhm. Wir würden uns eigentlich wünschen, dass du auch am Wochenende das machst und an den Feiertagen. Aber ich muss ja auch mal frei haben. Du hast aber so oft frei. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir einmal mitgekriegt, wo du zum Beispiel mit jemandem gesprochen hast, dass sich die Ausländer ja bei der doppelten Staatsbürgerschaft zum Beispiel für einen entscheiden müssten, weil sie sich ja die Vorteile nehmen. Und seitdem versuche ich eigentlich jeden Tag dich anzurufen, wenn so ein Freithema ist. Ja. Aber komm nicht durch. Wie? Umso besser, dass du jetzt durch bist. Dann können wir reden. Ja. wie kannst du, also da du ja du bist ja Deutsche, ne? Wie kannst du überhaupt empfinden, was so ein Ausländer empfindet und das, was du sagen kannst? Also, ich rede nicht über den und die Ausländer, ne? Muss auch immer ganz vorsichtig sein. Da gibt es so viele und solche und solche. Ich habe mich damals nur über die doppelte Staatsbürgerschaft geäußert und habe meine Meinung immer damit verknüpft, dass die Einbürgerungsbestimmungen gelockert werden sollten, das war noch vor dem Regierungswechsel, dass die hier Lebenden noch Ausländer schneller Deutsche werden können. Weil das einfach ein Unding ist, dass Menschen so lange hier leben und einfach nicht Deutsche werden können oder junge Leute und so weiter. Habe dann aber auch gesagt, dass ich für eine dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft nicht bin, weil ich der Auffassung schon bin, dass man sich über kurz oder lang nach einem gewissen Zwischenraum, eine gewisse Zwischenzeit, sich für eine auch nationale Identität entscheiden sollte. Aber das kann man ja gar nicht. Man weiß ja, also ich weiß zum Beispiel echt nicht, wo ich hingehöre. Obwohl ich 27 Jahre in Deutschland bin, ja. Dann denke ich mal, ich fühle mich eigentlich immer wie eine Deutsche, aber dann kommt so ein es gibt ja halt auch solche Menschen, die dann sagen, was willst du eigentlich, du bist Gast hier. Oder auch wenn du deutsche Staatsbürgerschaft hast, was machst du mit deinen schwarzen Haaren? Und dann denke ich, Moment, also so ganz Deutsche bist du ja gar nicht. Und drüben ist es genauso. Ich meine, ich kenne drüben nur vom Urlaub her, aber ich weiß auch, dass ich da nicht hingehöre. Ich kenne das Problem von türkischen Freunden. Ich weiß das, ja. Welche Staatsbürgerschaft hast du denn im Moment? Ich habe die türkische. Du hast die türkische. Möchtest du jetzt aber auch die deutsche auch annehmen, oder wie? Ich will eigentlich, aber ich höre ja so deine Sendung jeden Tag an und auch die Nachrichten und so. Ich meine, das ist ja nicht so ganz ohne Probleme. Zum Beispiel, dass man perfekt Deutsch können muss. Kannst du? Ich kann ja, aber nicht mein Mann. Ach so. Oder zum Beispiel, dass man mindestens 5 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland sein muss. Zum Beispiel, mein Sohn ist erst 2. Also der würde es nicht kriegen. Und das ist schon wieder ein negatives Punkt für mich, wo ich denke, wir sind eine Familie. Warum sollen wir es kriegen und er nicht? Und solche Sachen. Und dann denke ich mir, ach, lass es. Ne? Ich meine, ich will... okay, na klar will ich auch die Vorteile, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich hier lebe, möchte ich auch meine Vorteile. Und genauso, ich möchte Türkische nicht hergeben, weil ich weiß genau, wir werden da drüben ganz schlecht behandelt, schon im Urlaub. Und wenn ich an die Grenze komme und meinen deutschen Pass zeige, dann werden wir noch schlechter behandelt. Da bin ich mir ganz sicher. Und ist ja klar, dass ich hier meine Vorteile auch genieße. Jetzt bin ich gerade aber ganz, ganz stutzig geworden. Wenn du sagst, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft annimmst, ist dein Kind doch automatisch das, hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft dann auch? Oder wie ist das? Nee, 5 Jahre muss er erstmal, also im deutschen Brunnen leben. Und er ist erst 2. Ja, na gut, dann kriegt das halt dann, wenn er 7 ist. Ja, aber ich weiß nicht, findest du das richtig, wenn, es heißt doch, wir sind eine, ich meine, das ist mein Sohn, wir sind eine Familie, warum soll wir es kriegen und er nicht? Gut, das ist jetzt so eine Feinheit, da kann ich jetzt, weiß ich jetzt nichts zu sagen. Aber du hast gerade ein Beispiel genannt, ein Stichwort genannt. Ich finde es durchaus richtig, dass, so ist es in anderen Ländern ja auch, dass eine Bedingung, deutscher Staatsbürger zu werden, sein muss, dass man zumindest einigermaßen die Sprache auch beherrscht. Finde ich in Ordnung. In Holland musst du sogar Fahrrad fahren können. Das heißt, ja, ja, es gibt Kurse, für Einbürgerungskurse in Holland, wo die das verlangen von den Menschen, die Holländer werden wollen. Aber du musst das so, Jürgen, du musst das so sehen. Zum Beispiel, ich bin als Kind hierher gekommen. Mhm. Und mein Mann ist erst mit 24 Jahren hergekommen. Mhm. Der würde niemals so perfekt Deutsch können wie ich. Nee, also aber er kann sehr schnell innerhalb von einem Jahr in Kursen die Grundstruktur der deutschen Sprache lernen. Das finde ich halt auch sehr bedauerlich, dass es viele, bei dir jetzt nicht, aber es gibt ja auch viele, die sehr, sehr lange hier leben und immer noch nicht Deutsch können. Zum Beispiel meine Eltern. Mhm. Die können zwar Deutsch so gebrochen, mhm, wenn du sagst, du hast türkische Freunde, die meisten Türken hocken halt mit Türken, das, mhm, ist halt so. Ja, und ich glaube eben, wenn man die doppelte Staatsbürgerschaft auf Dauer ablehnt, dass die Menschen auch näher an die deutsche Kultur herangeführt werden und auch somit an die deutsche Sprache und dass dann die Einbürgerung und Integration viel einfacher fällt. So macht man es sich vielleicht bequem und denkt, na gut, ich habe ja doch beides, läuft so nebeneinander und ich glaube, dass es für die Menschen einfach besser auch ist. Ja, ich meine aber auch, wenn man nur die Deutsche hat, zum Beispiel, ich lebe seit 27 Jahren in Deutschland, mhm, wir fasten nicht, ich trage auch kein Kopftuch, auch meine Mutter nicht, mhm, also jetzt, ich will nicht sagen, wir trinken also ab und zu ein Glas Sekt, mhm, ne, was ja viele Moslems nicht machen. Mhm. Wir essen Schweinefleisch. Das heißt also, der türkische Mann hat die Macht über die Frau. Mhm. Das gibt es bei mir in der Familie auch nicht. Ich meine, wie soll man sich denn noch eingliedern? Das verstehe ich jetzt nicht. Das muss doch nicht an so ein Stück Papier hängen. Mhm. Klar, sicher. Aber so ein Stück Papier ist halt die Grundvoraussetzung für eine Staatsbürgerschaft. Und es muss ja irgendeine Regelung getroffen werden. Und ich glaube ganz einfach, dass eine Identifizierung mit einem Staat, mit einer Mentalität, mit einem Kulturwesen viel besser funktioniert, wenn man sich auf eines konzentriert, als wenn man zwei in der Hand hat, ein Leben lang. Hm. Also ist meine persönliche Meinung. Also zum Beispiel, ich habe ja auch hier viele, besser gesagt, ich habe mehr deutsche Freunde als türkische, aber ich kenne viele, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die nur das haben. Ne? Mhm. Ich finde das echt traurig, wenn ich mir das dann anhören muss, wenn ich jetzt hier Behörden und so gehen, seitdem sie diesen deutschen Pass haben, dass alles viel einfacher und viel leichter geht. Mhm. Aber ich finde, man muss doch die Menschen nicht wegen so ein Stück Papier, sondern als Mensch behandeln. Da bin ich voll deine Auffassung. Ne? Ja klar, da gibt es ja nichts. Ich habe ja gesagt, ich bin Krankenschwester und ich habe keinen türkischen Patienten, ich habe nur Deutsche, aber ich kann die doch nicht. Das sind halt irgendwie, das ist meine Pflicht, die gut zu behandeln, das ist doch egal, wer da liegt. Ne? Aber naja. Aber du bist sicher auch meiner Meinung, du hast gerade so eine Andeutung schon gemacht, dass auch Teile, ich sage jetzt mal mit dickem Ausrufungszeichen, Teile der türkischen Mitbürger auch zu wenig bereit sind, sich zu integrieren. Würdest du das auch unterstreichen? Ja, und dann besteht ja auch dieses Ausländerhass. Mhm. Na gut, das ist jetzt wieder die andere Geschichte, ja, aber vielleicht bedingt das eine das andere auch. Die leben zwar hier, ich kenne ganz viele, die leben hier, die kassieren auch schön die deutsche D-Mark, aber dann heißt es, da ist Schweinefleisch, da ist Schweinefett und mit Deutschen möchte man nicht in der Wohnung haben. Mhm. Und ja, dann wundern sie sich, wenn manche Deutsche sich benehmen, so benehmen. Also, ne? Also ich bedauere den Nationalismus auf beiden Seiten. Ich respektiere zum Beispiel sehr den Fleiß der Türken. Zum Beispiel sehe ich nie auf deutschen Straßen türkische Jugendliche betteln. Hast du meine Mark? Das sind immer Deutsche. Weil ich den Eindruck habe, dass Türken sehr fleißig sind. Einerseits. Andererseits bedauere ich auch wiederum, das höre ich in dieser Sendung ja auch so sehr oft, den Nationalismus vieler Türken. Dass sie sich eben zu sehr abgrenzen den Deutschen gegenüber. Dass die Jugendlichen zu Hause die Hölle haben, wenn sie einen... Die Mädchen, wenn sie einen deutschen Freund mit nach Hause bringen, wirst du vielleicht auch bestätigen können. Ja. Das finde ich auf türkischer Seite genauso ätzend wie auf deutscher Seite. Da gibt es das natürlich auch. Und ich finde, da sollten wir gemeinsam durch sehr viel Reden und öffentlich machen etwas tun, damit sich da was bewegt. Aber ich zum Beispiel, ich lebe in so einer kleinen Stadt und wir haben ja auch türkische Kulturvereine. Mhm. Wenn ich den türkischen Frauen zum Beispiel mal vorschlage, Leute, zum Beispiel wochentags gehen die Männer mal in die Kneipen, lasst uns Wochenende zusammen was machen, dass die Männer auf die Kinder aufpassen, da sagen sie, nee, ein Mann auf das Kind, aber die wollen das nicht, also dann muss das jeder selbst entscheiden. Mhm. Aber ich finde, man kann nicht alle dann über so einen Kamm scheren. Mhm. Das ist dann... Ne? Meine Pflicht ist, meine Kinder anders zu erziehen und richtig zu erziehen. Mhm. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ne? Ja. Aber was die anderen machen, aber ich finde, man sollte das nicht von so einem Papier abhängig machen. Ich bin aber ganz ehrlich, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft mit beantragen will, auch nur wegen meiner Vorteile, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ne? Warum soll ich, ich mache meine Pflicht nicht bezahlen, genauso Steuern wie alle Deutschen, ich arbeite wie die Deutschen, also ich lebe nicht nur vom Sozialamt. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ne? Aber dann aber auch wirklich die Entscheidung nur zur deutschen Staatsbürgerschaft. Ich habe auch keine zweite Staatsbürgerschaft und habe die Vorteile einer anderen. Weißt du? Aber Domian, du machst vielleicht mal einmal, ich weiß nicht, ob du in der Türkei warst. War ich schon, ja. Ja, aber wie oft? Ich war da zum Beispiel jedes Jahr oder alle zwei Jahre hin, ne? Und wenn die deinen türkischen Pass sehen, dann sagen ja, ne, hier, tu mal 100 Mark zwischen dem Pass und ihr verdient da genug Knete und so, ne? Und wenn die dann merken würden, dass man nur den Deutschen hat und keinen Türkischen, wir werden da wirklich anders behandelt als Touristen. Ne? Liebe Ayla, ja. Schön, dass du durchgekommen bist und dich in dieser Weise auch geäußert hast, als Gegenstimme zum letzten Mal. Also deine Sendung ist wirklich ganz toll. Danke dir vielmals. Wir überwinden wirklich so die Nachtwache immer. Das ist toll. Ja? Schönen Gruß an alle Leute, die jetzt im Krankenhaus arbeiten und auch krank sind und da liegen. Ja, alles Gute. Danke, tschüss. 1.36 Uhr und 10 Sekunden. Jetzt machen wir ein Päuschen. Nur 37 und 37 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute sind wir ganz offen für alle eure Themen. Ruft mich ganz einfach an, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Telefonnummer 0180 5678 111. Und da möchte ich noch etwas sagen. Heute hat jemand Geburtstag, den ich sehr gut kenne, die ich sehr gut kenne und die ihr alle auch ziemlich gut kennt. Sie hat seit anderthalb Stunden Geburtstag. Heute feiert ihren 40. Geburtstag Hella von Sinnen. Ich gratuliere ganz herzlich von dieser Stelle aus, liebe Hella. Ich wünsche dir noch 100 Jahre Cornelia Scheel. Ich wünsche dir alles Gute gesundheitlich. Und ich wünsche dir für das neue Lebensjahr eine neue Fernsehshow. Du hast sie wirklich verdient und wir alle wollen dich bald wieder und in guter Regelmäßigkeit im Fernsehen sehen. Alles Gute, viel Glück und toi, toi, toi. Jetzt geht's weiter mit Lina. Und Lina ist 18 Jahre alt. Hallo Domian. Lina, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich rufe noch zur letzten Sendung an, am Freitag. Ja. Und zwar erst hat ja dieser Schuhtyp angerufen. Ja. Und hat erzählt, dass er solche Zettelchen geschrieben hat und an Mädchen verteilt hat. Ja. Und später hat dann auch noch ein Exhibitionist. Genau, angerufen. Genau. Und da habe ich mir dann die Finger wund gewählt, weil mir ist das nämlich mal passiert, mir hat so ein Exhibitionist so einen Zettel zugesteckt. Ein Exhibitionist hat dir einen Zettel zugesteckt? Ja, genau. Mitten auf der Straße? Ja, also in einer ziemlich schwierigen Situation auch. Erzähl die Situation. Also es war der 1. Mai, du kennst vielleicht den 1. Mai in Berlin? In Berlin nicht, aber ich kenne den 1. Mai. Also da sind jedenfalls ziemlich schlimme Straßenschlachten immer in Berlin. Ja. Es war ziemlich krass, ich war noch in der Kneipe was trinken, schon ziemlich besoffen und mir war übel und ich wollte eine Station zu Fuß laufen von der U-Bahn, damit mir ein bisschen besser wird. Mhm. Und dann bin ich also mitten in den allerschlimmsten Krawall reingekommen. Und da stand eine riesige Menschenmenge, vielleicht 500 Leute, überall rundherum Polizei mit Gummiknüppeln und allem, was so dazugehört, Helmen. Und in Megafone haben sie gebrüllt, jeder, der sich nicht sofort nach Norden entfernt, der wird jetzt irgendwie verhaftet. Und wusste auch gar keiner, wo Norden ist. Und wir sind dann alle verrückt durcheinander gerannt und haben irgendwie einen Weg nach Hause gesucht. Eigentlich sollten U-Bahn und S-Bahn noch fahren. Die hatten dann Angst vor Krawallen und haben dicht gemacht. Und es war also kein Wegkommen mehr davon. Ja. Ich war vielleicht 3-4 Frühstunden von zu Hause entfernt und das an Laufen war echt nicht zu denken und dann habe ich versucht zu trampen und es hat mich also keiner mitgenommen und dann kam dieser Typ zu Fuß auf mich zu, hat mir so einen Zettel gegeben und hat gesagt, ich soll das lesen, wenn er auf der anderen Straßenseite steht und soll ihn dann rüberwinken, falls das okay ist. Und was stand auf dem Zettel? Und er meint, ich soll ihn jetzt echt nicht irgendwie mich beleidigt fühlen oder sonst was. Auf dem Zettel stand, dass er sich mir gerne nackt zeigen möchte, weil er das spannend findet. Und zwar immer möglichst vor fremden Frauen. Und er würde sich dann auch erkenntlich zeigen, mir eventuell 50 Mark zahlen oder sonst irgendwas für mich tun. Er war aber angezogen. Er war angezogen, ja. So, jetzt war er auf der anderen Straßenseite, du hast den Zettel gelesen. Und er hatte mir den Zettel gegeben und hatte gesagt, ich kann dich dann ja auch eventuell nach Hause fahren, weil er hatte mich anhalten sehen. Wie war denn deine Reaktion, nachdem du dann den Zettel gelesen hast? Also ich war völlig fertig und völlig betrunken auch irgendwie und ich wollte nur noch nach Hause. Und dann dachte ich, das ist vielleicht eine Chance, nach Hause zu kommen und dann habe ich ihn zu mir zurückgewunken. Gewagt. Ja. Heikel. Und dann? Und dann haben wir abgesprochen, wie es sein sollte. Ich war also auch ganz unsicher. Mir ist sowas ja noch nie passiert. Ja. Ich habe auch außer meinem Vater jetzt mal in der Dusche oder so noch nie einen Mann nackt gesehen. Ich bin nämlich lesbisch auch. Ach so. Und also ich lache deshalb, weil das hier völlig absurd alles immer wird. Aber erzähl mal weiter. Ja, es ist aber wirklich so passiert. Ja. Und dann haben wir halt abgesprochen, wie wir es machen sollen. Und ich habe dann gesagt, naja, so auf offener Straße geht nicht, wenn hier so viele Menschen und Polizisten rumstehen. Und dann haben wir uns also für ein Gebüsch entschieden, das in der Nähe von einer belebten Straße war, so dass ich hätte schreien können, falls ich was tun will oder so. Und dann sind wir da hingegangen, da war auch ein bisschen Licht und dann hat er sich ausgezogen und... Hinter dem Gebüsch? Nein, im Gebüsch. Im Gebüsch. Und hat dann immer wieder gefragt, ist das okay, ob das noch okay ist, wenn er jetzt das Hemd auszieht und wenn er die Hose auszieht, war er eigentlich auch ganz freundlich. Also ein freundlicher Exhibitionist. Ja. Er hat sich dann ganz nackt ausgezogen, ganz nackt. Und hat dann gefragt, ob es okay ist, wenn er sich jetzt noch selbst befriedigt. Und dann meinte ich, das wird mir irgendwie zu eklig. Und er soll mich doch bitte nach Hause bringen. Und dann hat er mich tatsächlich ganz brav, ohne irgendwas zu machen, nach Hause gebracht. Es ist mir also überhaupt nichts passiert. Ja. Und dann hat er so auf der Fahrt gefragt, ob ich ihm nicht ein paar Fragen stellen will. Weil er hat ja gewusst, dass ich lesbisch bin und dachte... Das hattest du ihm gesagt vorher. Ja, und hat gedacht, ich habe vielleicht ein paar Fragen und ach, mir ist irgendwie nichts eingefallen. Und er meinte dann immer wieder, ich soll mir doch was einfallen lassen und so. Und dann habe ich ihn schließlich gefragt, ob er sich nicht von mir zeichnen lassen würde. Ich male nämlich Akte. Es wird ja immer absonderlicher. Und dann habe ich ihn mit zu mir in mein Atelier, das ich auf dem Dachboden eingerichtet habe, mitgenommen. An dem gleichen Tag? Ja, in der Nacht. In der Nacht noch? Wie gesagt. Mensch, du bist aber wirklich drauf. Also, ja, ich war total besonders. Mann, das hätte aber wirklich nach hinten losgehen können. Ja. Ja, und dann hast du ihn mit hochgenommen und? Dann hat er sich wieder ausgezogen. Dann hat er sich wieder ausgezogen und dann habe ich ihn gemalt. Obwohl du im besoffenen Kopf hast du ihn gemalt? Das Bild ist auch nicht besonders geworden. Also er lag nackt in deinem Atelier und du hast ihn gemalt. Ja. Und dann wollte er wahrscheinlich wieder onanieren, ne? Wie ich mir das so vorstelle, oder? Ja, er hat dann auch angefangen und ich habe ihm dann gesagt, er soll das lassen. Mhm. Und dann hat er mir noch seine Telefonnummer gegeben, falls ich mal wieder ein Aktmodel brauche. Ach, er hat sich dann schon brav irgendwann wieder angezogen? Ja, er ist dann brav gegangen. Mann. Hat er dir noch 50 Mark gegeben? Ja, tatsächlich. Das auch noch. Du erzählst das so ganz staubtrocken. Wie denkst du denn darüber? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also in der Situation habe ich nicht viel gedacht. Und am nächsten Morgen ist mir eigentlich erst richtig bewusst geworden, was ich da gemacht habe, als ich dann wieder nüchtern war. Also du hast verdammtes Glück gehabt, ne? Ja. Es hätte auch viel, viel böser alles ausgehen können. Ich glaube, in der Situation habe ich mir auch gedacht, er hätte mich einfach als Anhalter mitgenommen, wenn er mir was tun wollte. Und hätte mich erst noch groß brav gefragt vorher. Wie alt war der Mann? Oh Gott, ich weiß es nicht, so zwischen 30 und 40. Ich meine, es ist ja im Prinzip alles korrekt abgelaufen. Ne? Er hat dir einen Zettel gegeben, hat dich also höflich gefragt, ob du das mitmachen würdest wollen. Also ihm kann man keine Vorwürfe machen. Ne? Nein. Ich mache ihm auch überhaupt. Nee, man kann dir nur Vorwürfe machen, dass du leichtsinnig warst. Du hättest auch an jemand anderen geraten können, ne? So kann man es sagen. Aber nicht alle Exhibitionisten sind ja gleich Mörder. Ja, ne? Ja. Also, und ich meine, du weißt in so einer Situation wie da am 1. Mai auch wirklich nicht, wie du nach Hause kommen sollst. Also für Taxi hätte ich kein Geld gehabt, öffentliche Verkehrsmittel fuhren nicht mehr und am Laufen war auch nicht zu denken. Und die Polizei hat auch gesagt, ich habe einen Polizisten angesprochen, ja, das kann hier noch Stunden gehen. Ja, wie ich nach Hause komme, ist ihm egal. Ich war auch noch minderjährig zu der Zeit. Und Das war voriges Jahr, ne? Das war voriges Jahr. Ja. Ja. Und das war denen also völlig egal, ob ich da jetzt von einem Exhibitionisten aufgegabelt werde oder was weiß ich. Du hast ihn aber nie mehr angerufen? Nein. Wie kommt das denn, dass du in deinem jungen Alter schon alleine Wohnung und Atelier hast? Ein Atelier habe ich jetzt nicht mehr. Da habe ich noch bei meinem Vater gewohnt. Und der war aber nicht zu Hause an dem Tag, oder wie? Das war auf dem Dachboden. Also ach so. Über uns ist so ein Dachboden, wo man eigentlich auch nicht hin darf, wegen Feuerschutzgefahr. Und der Papa schlief unten? Und mein Vater schlief unten. Na, der hätte einen zu viel gekriegt, wenn der da vielleicht mal hochgekommen wäre in der Nacht. Ach, der geht da nicht in der Nacht. Und da gibt es auch gar kein Licht. Ich hatte mir da nur so eine Schreibtischlampe hingestellt. Lina, jetzt hast du gerade gesagt, du hättest vorher noch nie einen nackten Mann gesehen, ne? Nur ja, hast also, nicht wirklich, jetzt nicht in so einer Situation, höchstens mal mein Vater oder meine Kinder. Oder nun hast du einen nackten Mann gesehen, sogar in voller Mannespracht bisweilen während der Zeichnerei. Wie war es denn? Eklig. Na, wirklich, so eklig? Ja. Ja. Also es hat dich dann doch nicht irgendwie neugierig gemacht? Nee, auf keinen Fall. Du bist und bleibst lesbisch. Ja. So soll es auch sein. Also schön, dass alles so gut und nett abgegangen ist. Und demnächst ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube, sowas mache ich nicht wieder. Gibt es eigentlich auch weibliche Exhibitionistinnen? Habe ich nie gehört. Ich habe noch nie eine kennengelernt, aber ich würde ganz gern mal. Ja, also Frauen, die vielleicht dann nackt rumlaufen, nur mit einem Pelzmantel und ab und zu so aufmachen. Ach, also da würde ich jederzeit... Da würdest du hingucken. So sind die jungen Lesben. Lina, 18 Jahre, alles Gute, ja. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Karin ist dran und Karin ist 58. Hallo, lieber Domian. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Karin, was ist dein Thema? Also ich bin eine ganz treue Zuschauerin seit fast Anfang deiner Sendung. Ist das wahr? Ja, ja. Fast ja, vier Jahre sind wir. Ja, ich habe es, ich glaube in der zweiten Woche habe ich es mitgekriegt und gucke fast jede Nacht. Das ist schön. Ja, ja. Und ich rufe heute an, beziehungsweise ich habe euch einen Fax geschickt und ihr habt mich zurückgerufen wegen der armen Natascha. Wegen der Natascha, unsere erste Anruferin. Ich sag's vielleicht nochmal für die, die jetzt zugeschaltet haben. Also Natascha war die erste Anruferin, die war heute bei einer Wahrsagerin. Und die Wahrsagerin hat ihr gesagt, sie soll sich so schnell wie möglich von ihrem Mann trennen, weil in absehbarer Zeit ihr Mann sie und das Kind umbringen wird. Ja. Ne? So hat sie das erzählt. Sie soll das ganz schnell vergessen. Als ich 14 oder 15 war, ich weiß es nicht mehr genau, ob ich jetzt 14 oder 15 war, spielt ja auch keine Rolle, hat mir eine Zigeunerin aus der Hand gelesen. Mhm. Ja? Sie hat einiges gesagt, was gestimmt hat. Also sie hat mir ein sehr schweres Leben vorausgesagt mit vielen Krankheiten. Und leider würde ich keine 40 Jahre alt werden. Mhm. Nun bist du Gott sei Dank schon 58. Ich bin 58, ja. Und ich muss sagen, mich hat das wahnsinnig beschäftigt. Mhm. Ich bin ein sensibler Mensch. Ich habe immer dran gedacht. Bei jeder Krankheit habe ich dran gedacht. Werde ich jetzt sterben? Dann bin ich auch so mit Mitte 30 einige Wochen im Krankenhaus gelegen mit einer sehr schweren Operation, konnte mich auch gar nicht erholen und lag da immer, dachte, es geht jetzt zu Ende, das geht jetzt zu Ende. Mhm. Also es ist, ich finde das auch von dieser Wahrsagerin so grauenhaft, ist auch überhaupt nicht üblich, dass Wahrsager einem den Tod voraussagen und solche Dinge. Die hätte sagen können, trennen Sie sich von dem Mann, der tut Ihnen nicht gut. Irgend sowas, ja. Aber sowas. Und als ich dann endlich 40 war, und immer noch lebte, dachte ich, mal sehen, ob ich auch 41 werde. Mhm. Aber es ist so schon verrückt. Kann einen das viele, viele Jahre. Ja, Jahrzehnte in deinem Jahrzehnte Beispiel. Jahrzehnte hat mich das beschäftigt. Hast du denn davon, hast du dann davon loslassen können, als du dann 41, 42 wirst? Ja, dann habe ich gesagt, das hat überhaupt nicht gestimmt. Gell? Und deswegen würde ich jedem sagen, der sowas hört, bloß vergessen. Mhm. Auf jeden Fall. Diese Zigeunerin ist verantwortlich für viele, viele, viele trübsinnige Gedanken, die du dir all die Jahrzehnte gemacht hast. Und Sorgen Krankheit. Auch. Ja, ja. Bei jeder Krankheit, ja. Ich finde es ja auch gar nicht gut, das sage ich auch immer wieder, zu solchen Leuten zu gehen. Ich bin da gar nicht hingegangen. Die kam zu uns ins Haus und wollte mir partout aus der Hand lesen. Ich wollte es gar nicht mehr, war das unangenehm. Mhm. Aber sie wollte unbedingt, ich sei ihr ja so sympathisch. Gell? Mhm. Sie hat auch gar kein Geld dafür gekriegt. Ich hatte ja gar keins. Mhm. Unbedingt meine Hand und die Linien und dann kam das alles. Mhm. Weil ich möchte das gar nicht wissen. Also selbst wenn jemand das könnte, ich will es gar nicht wissen, was in meiner Zukunft mir bevorsteht. Ja. Also ich will es gar nicht. Zumal die Gefahr wirklich viel zu groß ist, dass man sich selbst da verbiegt und dass man sich selbst da was einredet und so weiter. Ne? Ja, also die arme Natascha soll das wirklich ad acta legen. Mhm. Liebe Karin, danke für deinen Anruf. Ja, und noch herzliche Glückwünsche an Hella von Sinnen. Hört ja bestimmt zu. Die hört bestimmt zu heute Nacht, ja. Das ist schön von dir, Karin. Alles Gute, tschüss. Ja, und viel Glück für deine Sendung weiterhin. Danke sehr, tschüss. Tschüss. Gerda. Den Name finde ich schön. Gerda, 37. Ja, hallo. Schön, guten Morgen. Hi. Hi, bin ich schon auf Sendung? Du bist auf Sendung. Die Millionen hören dich. Ach Gott, und ich setze mich jetzt mitten ins Kreuzfeuer. Aber bevor ich das jetzt mache, möchte ich dir erstmal für deine ganz tolle Sendung gratulieren. Danke sehr. Die bräuchte bloß einen anderen Sendeplatz. Ja, finde ich mittlerweile auch. Stimmt. Ja. Und auch herzliche Glückwünsche an die Hella. Ja. Ja, zu ihrem Geburtstag, Wassermann, ganz schön. Ja. Ja, jetzt setze ich mich rein ins Kreuzfeuer. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich bin also so eine böse Kartenlegerin. Du bist eine Kartenlegerin? Ja, so hobbymäßige Kartenlegerin. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch auf die Natascha hin angerufen. Mhm. Ich war auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich war entsetzt. Mhm. Ja, ich meine, über diese Vorhersage, ich meine, gut, es können in den Karten schlimme Sachen drinstehen. Mhm. Wenn ich jemanden die Karten lege, mhm, dann sage ich jedem auch, was in den Karten drinsteht, mhm, das muss nicht passieren. So, und das kann ich jetzt auch ein bisschen erklären. Und zwar, ich habe mich sehr lange damit befasst und auch sehr intensiv damit befasst, mit Verstand, mit Unterbewusstsein, Bewusstsein und so weiter. Und das Kartenlegen, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Es gibt bestimmt Kartenleger, die das jetzt ganz anders dokumentieren. Ich für mich, mein Kartenlegen, das läuft über das Unterbewusstsein. Das heißt, mein Unterbewusstsein nimmt mit Hilfe der Karten Kontakt zum Unterbewusstsein meines Gegenübers, mhm, auf. Und da sind gewisse Programmierungen drin. Ja. Es hängt ja wahnsinnig viel zusammen. Jeder Mensch hat auch unbewusst gewisse Vorahnungen. Mhm. Und die können zutreffend sein, die können auch rein aus einem gewissen Angstdenken heraus entstehen. Mhm. Ganz unterschiedlich. Also ist das im Prinzip ein psychologisches Spiel, was du da betreibst? Das ganze Kartenlegen ist ein psychologisches Spiel. Ja. Das Spiel ist jetzt ein bisschen in Anführungszeichen. Die einen spielen damit, ich nehme es sehr ernst. Mhm. Wenn ich jetzt bei jemandem was Negatives lese, dann sehe ich eine gewisse negative Programmierung in seinem Unterbewusstsein. Mhm. Dann arbeite ich mit dem. Mhm. Ich sitze da teilweise 5, 6, 7 Stunden mit einem Menschen da, um einfach diese Fehlprogrammierung jetzt, die er in seinem Unterbewusstsein drin hat, rauszulöschen, damit dieses Negative, das ich in den Karten sehe, nicht eintritt. Also im Klartext heißt das, dass du das für unverantwortlich hältst, was diese Vorhersagerin Natascha gesagt hat, nämlich, dass sie umgebracht wird von ihrem Mann. Und würdest du auch so weit gehen, dass Natascha das schnell alles vergessen soll und zur Seite legen soll? Ich würde es anders sagen. Ich meine, vergessen und zur Seite legen, das ist ein bisschen zu einfach. Mhm. Wenn diese Kartenlegerin das gesehen hat, dann hat die Natascha wahrscheinlich irgendwie so etwas in ihrem Unterbewusstsein drin. Mhm. Ja, der Sache müsste man jetzt nachgehen. Man müsste jetzt wirklich, ich sage, ich weiß ja nicht, wo sie her ist. Wenn es bei mir ums Eck wohnen würde, würde ich sagen, Natascha, komm her, schauen wir uns die Sache an, reden wir das Ganze durch. Mhm. Ich würde mit ihr das dann so weit durcharbeiten, entweder um zu sehen, ob das wirklich nur etwas ist, was sie in ihrem Unterbewusstsein drin hat, dann würde ich versuchen, das in einem Gespräch rauszulöschen. Wenn ich allerdings jetzt auch sehen würde, dass es wirklich etwas Begründetes ist, dann würde ich ihr vielleicht sogar auch den gleichen Rat geben wie die Kartenlegerin, trenn dich von dem Mann. Mhm. Das kann ich natürlich jetzt so nicht sagen. Ich habe mit der Natascha selbst nicht geredet. Ich habe allerdings das Angebot gemacht, der Natascha meine Telefonnummer zu geben, dass sie mich persönlich anrufen kann. Vielleicht kann ich ihr so ein bisschen helfen. Kann man denn deiner Erfahrung nach überhaupt so, also kannst du jetzt in deinem Fall... Entschuldigung, mein Telefon piepst, ja, ist schon vorbei. Kannst du denn ganz konkret überhaupt so dramatische Dinge sehen und vorhersagen? Oder erahnen, erspüren? Das kommt darauf an, wie weit die Dinge in, oder wie mächtig diese Dinge in dem Unterbewusstsein des anderen vorhanden sind. Mhm. Das heißt ja eigentlich, dass das eher ein Problem deines Gegenübers ist, als denn ein Problem der Umwelt, in der dein Gegenüber lebt. Also es spielt sich ja alles im Unterbewusstsein deines Kunden, ich nenne jetzt mal Kunden, deines Kunden ab. Ja. Ne? So habe ich dich verstanden jetzt, ja? Vorwiegend, ja. Ja, vorwiegend. Mhm. Ja, es ist nicht nur so, dass es nur in ihm ist, ja. Mhm. Ich meine, es hängt ja alles zusammen. Das sind ja auch die gewissen Vorahnungen, die eigentlich jeder von uns hat. Mhm. Nur die meisten unbewusst. Mhm. Ja, jeder spürt unbewusst, was eigentlich in seiner Umwelt in seiner Umwelt los ist. Mhm. Mhm. Ja. Gut, Gerda, ich danke für deine Rückmeldung aus der Sicht der Fachfrau oder jemand, der sich auch mit solchen Dingen beschäftigt. Danke für deinen Anruf. Ja, du, ich habe noch was. Ja, bitte. Ich habe noch etwas ganz in eigener Sache, deswegen wollte ich schon mal anrufen. Und zwar, das habe ich nur für dich. Na, was denn? Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, letztes Jahr vor den Sommerferien, da hattest du mal so einen Literaten am Telefon, der Gedichte schreibt. Und den hattest du mal gebeten, ein Gedicht über Kopfläuse zu machen. Ja. Das war für mich eine Wahnsinnsinspiration. Also ich habe leider Gottes den Rest der Sendung nicht mitbekommen, weil da entstand ein Gedicht. Ja. Und das möchte ich gerne mal loswerden. Darf ich es loswerden? Du hast ein Gedicht über Kopfläuse geschrieben. Über Kopfläuse. Du wolltest ein Gedicht von dem Herrn über Kopfläuse haben. Ist es, wenn es nicht so lang ist, dann präsentiere es uns bitte. Eine knappe Minute. Ja, mach mal. Okay. Eine Kopflaus zog sich Hosen an und stand frierend an der Straßenbahn. Hinterm Rinnstein sah sie, oh wie schön, ein hübsches Läusemädchen stehen. Etwas schüchtern pirscht sich nun der Läusemann an das adrette Läusemädchen ran. Amos Pfeil, ich sag's ganz offen, hat beide gleich ins Herz getroffen. Doch wohin mit dem Gefühl im kalten Wind, da kam des Wegs ein blondes Kind. In dessen Haar verschwand das Läusepärchen und erlebte eine Hochzeitsnacht so wie im Märchen. Jeder ahnt schon, was sich nun bewegt. Viele Nissen hat das Mädchen dann gelegt. Die Läusekinder schlüpfen bald schon aus. Dem blonden Kind juckt Haar, oh graus, die Mutter bricht in Panik aus. Hände ringend läuft sie hin zum Schrank gefüllt mit Medizin. Ein Läusegift fand sie im Schrein und massiert dem Kind damit die Kopfhaut ein. Bei Familie Laus ist nun der Teufel los. Wer stört hier den Familienfrieden bloß? Die Kinder werden lungenkrank und fahren einzeln von der Bank. Schwach röcheln sich die Läuseeltern an, nehmen sich ein letztes Mal noch in den Arm. Dann hat das Gift sie hingerafft. Mutter und Kind sind froh, sie haben es geschafft. Gerade, du bist ja eine große Dichterin. Ach Gott, ich bin nur eine kleine N56, aber... Sagen wir, das war ein Geburtstagsgedicht für Hella von Sinn. Ich weiß nicht, ob sie auf Kopfläuse steht. Aber es steht auf putzige kleine Sachen. Und das ist ja was Putziges. Das klang ja sehr putzig, was du da geschrieben hast. Ehrlich? Ja. Es war richtig, es reimte. Es hat ja richtig Reim und Rhythmus. Das war ja wunderbar. Ja, das kam mir da, wo du den Herrn da so angesprochen hast. Ja. Hast du übrigens so ein Kopflausgedicht erhalten? Wie? Hast du von dem Herrn so ein Kopflausgedicht erhalten? Ich glaube ja. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich meine, eins gelesen zu haben, ja. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es war. Es war bestimmt, also deins war bestimmt genauso gut, wenn nicht besser, was du gerade vorgetragen hast. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so. Wie lange hast du denn daran gearbeitet? Der hat ungefähr angerufen, so 10 nach 1, ja? Dass wir angerufen haben, um 1:45 sowas war fertig. Ist ja doll. Ist ja doll. Also du bist eine ganz kreative Frau. Du legst Karten, du schreibst Läusegedichte. Was machst du sonst noch in deinem Leben? Oh, vieles und nichts. Ich mache eigentlich fast so was Ähnliches wie du. Ich unterhalte mich mit Leuten über ihre Probleme und versuche den Leuten dann gewisse Ratschläge zu geben. In welchem Rahmen machst du das denn? Mein Gott, Mitleid teilweise, ja. Nee, in welchem Rahmen? Arbeitest du bei irgendeiner Institution? Nee, um Gottes Willen, nee, die Leute, die reden, ich weiß es nicht warum, aber die Leute sehen mich und dann schütten sie, ihr Herz schütten sie mir aus und dann kommt halt, ja, was meinst du denn, was würdest du denn tun und so weiter. Wenn man zu dir kommt und sich die Karten legen lässt, ja? Was kostet bei dir so eine Sitzung? Ich mach's eigentlich nur im privaten Rahmen. Ich mach's nur im privaten Rahmen und gut, ich habe das vorher im Vorgespräch auch schon gesagt, wenn jetzt irgendjemand kommt, du, der Schwibschwager und die Schwägerin von meinem Arbeitskollegen, die suchen und würdest du vielleicht, da mache ich es auch, aber da bin ich auch zu frei, um was zu verlangen. Ich spiele allerdings schon ein bisschen mit dem Gedanken, das vielleicht doch jetzt mal so richtig zu machen, weil ich habe zurzeit auch keine Arbeit. Hast du eine Erinnerung oder kannst du dich genau erinnern, wann du das bemerkt hast, dass du da so ein Händchen für hast oder sowas? Das habe ich vorher schon erzählt. Ich habe eine alte Frau gekannt, die hat die helle Freude gehabt, mir die Karten zu legen. Und ich gesagt, okay, ich lasse es legen. Ja gut, jetzt hat sie gesehen, ich habe da auch so Begeisterung, ich habe wahrscheinlich mehr Begeisterung ausgestrahlt, als ich wirklich hatte. Und dann hat sie mir so uralte Karten geschenkt, die sind schon ungefähr 80 Jahre alt. Ich kann es auch nur mit diesen Karten. Und dann habe ich halt so die ersten Opfer in meinem Bekanntenkreis gesucht. Ich gesagt, komm mal vorbei. Und da hat es gleich funktioniert. Es hat funktioniert. Ich habe sehr lange nicht verstanden, wie es funktioniert. Ja. Und warum es funktioniert. Eben durch das, dass ich mich einfach sehr intensiv damit befasst habe, bin ich eben jetzt auch drauf gekommen, wie es funktioniert. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich nach so einem Kartenlegen eigentlich mal ziemlich ausgelaugt. Ja. Ja, ich könnte jetzt am Tag 2 Leuten die Karten legen, aber mir nicht. Liebe Gerda, unsere Sendung ist auch gleich ausgelaugt. Das heißt, die Sendezeit ist vorbei. Oh, wie schade. Ich danke für deinen Anruf. Danke für das sehr schöne und nette Gedicht. Und wünsche dir alles Gute. Gern geschehen. Tschüss, Gerda. Danke dir auch und weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Vielen Dank. Ciao. Ja, ciao. So, meine Lieben, in der Technik Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema, da habe ich mich total blamiert. Denkt mal nach, wann habt ihr euch total blamiert und ruft mich an und erzählt es mir. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Bye, bye. Bis dahin. Ciao.